Abschnitt 1 aus David Copperfield, Band 7. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. 38. Kapitel: Eine Trennung. Ich ließ meinen Entschluss hinsichtlich der Parlamentsdebatten nicht in Vergessenheit geraten. Ich kaufte ein gutes Lehrbuch der edlen Kunst der Stenografie, das mich 10 Schilling 6 Pence kostete, und versenkte mich in ein Meer von Verworrenheit, das mich in wenigen Wochen fast bis zur Verzweiflung brachte. Die vielen Sachen, die mit Punkten angefangen wurden, die an dieser Stelle das eine, an anderen etwas ganz anderes bedeuteten, die seltsamen Streiche, welche Kreise spielten, die unberechenbaren Folgen, welche Zeichen wie Fliegenbeine nach sich zogen, die schrecklichen Wirkungen eines Hakens an der unrechten Stelle beunruhigten nicht nur meine wachenden Stunden, sondern erschienen mir auch im Schlafe. Als ich mir endlich durch diese Schwierigkeiten Bahn gebrochen und des Alphabets Herr geworden war, das schon an und für sich ein ägyptischer Tempel war, kam ein Zug neuer Schrecken, welche willkürliche Charaktere hießen. Die despotischsten Charaktere, die mir jemals vorgekommen sind, die zum Beispiel behaupten, dass ein Ding wie der Anfang einer Spinnwebe Erwartung heiße und dass eine Rakete von Tinte unvorteilhaft bedeute. Als ich mir diese unglücklichen Zeichen gemerkt hatte, fand ich, dass sie alles Übrige mir aus dem Kopfe getrieben hatten. Dann fing ich wieder von vorn an und vergaß es. Während ich sie wieder nachholte, kamen mir die anderen Fragmente der Kunst abhanden. Mit einem Worte, es war zum Herzbrechen. Es wäre mir auch das Herz gebrochen ohne Dora, welche der Notanker meines vom Strome getriebenen Bootes war. Jeder Strich in der schweren Kunst war eine knorrige Eiche in dem Walde der Schwierigkeiten, und ich hieb eine nach der anderen mit solcher Kraft nieder, dass ich in 3 oder 4 Monaten imstande war, einen Versuch mit einem der Hauptsprecher im Unterhause zu machen. Werde ich jemals vergessen, wie der Hauptsprecher mir aus den Augen schwand, ehe ich anfing, und wie mein Bleistift immer noch auf dem Papier herumstolperte, als ob er betrunken wäre? So ging es nicht, das war klar. Ich strebte zu hoch und konnte auf diese Weise nichts machen. Ich frug Traddles um Rat, der mir vorschlug, er wolle mir Reden langsam und mit angemessenen Pausen diktieren. Sehr dankbar für diese freundschaftliche Unterstützung nahm ich den Vorschlag an, und lange Zeit hatten wir fast jeden Abend, wenn ich von dem Doktor kam, eine Art Privatparlament in der Buckinghamstraße. Ich möchte wieder einmal so ein Parlament sehen. Meine Tante und Mr. Dick stellten die Regierung oder die Opposition vor, und Traddles schleuderte mit Hilfe von Enfields Sprechern oder eines Bandes Parlamentsreden erstaunliche Angriffe gegen sie. Am Tische stehend, den Finger im Buch, um die Stelle zu behalten, und den Arm hoch über den Kopf erhoben, versetzte sich Traddles als Mr. Pitt, Mr. Fox, Mr. Sheridan, Mr. Burke, Lord Castlereagh, Viscount Sidmouth oder Mr. Canning in die entsetzlichste Aufregung und gab die vernichtendsten Anklagen der Verderbtheit meiner Tante und Mr. Dick zum Besten, während ich in einer kleinen Entfernung das Notizbuch auf dem Knie hinter ihm stand und mit größter Anstrengung nachschrieb. Die Inkonsequenz und Rücksichtslosigkeit Traddles konnte von keinem wirklichen Politiker übertroffen werden. Er war im Verlauf einer Woche für jede Variation von Politik und nagelte jede mögliche Flagge an jeden möglichen Mast. Meine Tante, die einem unbeweglichen Kanzler der Schatzkammer sehr ähnlich sah, unterbrach ihn manchmal, wo es der Text zu erfordern schien, mit einem »Hört« oder »Oh«, was für Mr. Dick, einen vollkommenen Landedelmann, stets ein Signal war, mit großer Lebhaftigkeit denselben Ruf zu wiederholen. Aber Mr. Dick wurden im Verlauf seiner parlamentarischen Laufbahn so viele Vorwürfe gemacht und er wurde für so viele erschreckliche Folgen verantwortlich gemacht, dass es ihm manchmal schwer auf das Herz fiel. Ich glaube, er fing wirklich an zu befürchten, er habe etwas zur Vernichtung der Verfassung und zum Schaden des Landes getan. Wie oft setzten wir diese Debatte fort, bis der Zeiger der Uhr auf Mitternacht wies und die Lichter herabgebrannt waren. Die Frucht der vielen Übungen war, dass ich allmählich mit Traddles leidlich Schritt halten konnte und wirklich froh gewesen wäre, wenn ich nur hätte herausbekommen können, was meine stenografischen Noten bedeuteten. Aber ebenso gut hätte ich die chinesischen Inschriften auf einer unendlichen Anzahl von Teekisten oder die goldenen Zeichen auf den großen roten und grünen Flaschen in den Apothekerläden lesen können. Es konnte nichts helfen, ich musste noch einmal von vorn anfangen. Das war sehr schlimm, aber ich versuchte es obgleich mit schwerem Herzen und fing die ganze langweilige Arbeit mit Schneckenlangsamkeit noch einmal an und prüfte sorgfältig jede einzelne Stelle auf dem Wege und machte die größten Anstrengungen, um diese verwünschten Zeichen von Gesicht zu kennen, so oft ich sie träfe. Ich war stets pünktlich auf der Expedition und beim Doktor und arbeitete wirklich nach dem gewöhnlichen Ausdruck wie ein Karrenpferd. Eines Tages, als ich wie gewöhnlich nach den Commons ging, sah ich Mr. Spenlow mit sehr ernstem Gesicht und mit sich selbst sprechend in der Tür stehen. Da er manchmal über Kopfschmerzen klagte, er hatte von Natur einen kurzen Hals und ich glaubte wahrhaftig, er gebrauchte zu viel Stärke, so kam mir zuerst der Gedanke, es sei in dieser Hinsicht etwas nicht recht. Aber er benahm mir bald meine Unruhe. Anstatt meinen guten Morgen mit der gewöhnlichen Leutseligkeit zu erwidern, sah er mich in kalter, zeremoniöser Weise an und forderte mich auf, ihm nach einem gewissen Kaffeehause zu folgen, das zu jener Zeit einen Eingang in dem kleinen Torweg des St. Paul's Kirchhofs hatte. In sehr unbehaglicher Stimmung und mit einem Gefühl der Wärme über meinen ganzen Körper, als ob meine Befürchtungen in Knospen ausbrächen, folgte ich ihm. Als ich ihn ein wenig vorangehen ließ, weil der Weg sehr schmal war, sah ich, wie er seinen Kopf in einer sehr wenig versprechenden Weise sehr hoch trug, und eine böse Ahnung sagte mir, dass er meinem Verhältnis mit Dora auf die Spur gekommen sei. Wenn ich es unterwegs nicht erraten hätte, so musste es mir klar werden, als ich ihm in ein Zimmer eine Treppe hochfolgte und dort Miss Murdstone fand, gelehnt an einen Seitentisch mit verschiedenen umgekehrten Gläsern mit Zitronen und zwei altmodischen Messerkasten. Miss Murdstone reichte mir ihre kalten Fingernägel und saß steif aufrecht da. Mr. Spenlow machte die Tür zu, winkte mir, einen Stuhl zu nehmen und stellte sich auf den Teppich vor dem Kamin. »Wollen Sie so gut sein, Miss Murdstone«, sagte Mr. Spenlow, »Mr. Copperfield zu zeigen, was Sie in Ihrem Strickbeutel haben?« Ich glaube, es war noch der alte Strickbeutel mit dem Stahlschloss, das wie ein gutes Gebiss zusammenschloss. Mit zusammengepressten Lippen machte Miss Murdstone es auf und zog meinen letzten Brief an Dora voll von zärtlichen Äußerungen heraus. »Ich glaube, das ist Ihre Handschrift, Mr. Copperfield«, sagte Mr. Spenlow. Mir war sehr heiß und die Stimme, die ich vernahm, klang der meinigen ganz unähnlich, als ich sagte, »Ja, Sir«. »Wenn ich nicht irre«, sagte Mr. Spenlow, als Miss Murdstone ein ganzes Paket Briefe, zugebunden mit einem allerliebsten blauen Bande aus dem Strickbeutel hervorholte, »sind auch diese von Ihrer Hand, Mr. Copperfield?« Mit den allerjämmerlichsten Gefühlen nahm ich sie in die Hand, und als ich Äußerungen wie meine geliebteste Herzensdora, mein geliebter Engel und so weiter zu Anfang der Briefe erblickte, errötete ich tief und nickte bejahend. »Nein, ich danke Ihnen«, sagte Mr. Spenlow kalt, als ich sie halb mechanisch ihm wieder zurückgeben wollte. »Ich will Sie der Briefe nicht berauben. Miss Murdstone, haben Sie die Güte, fortzufahren?« Nachdem ihr Blick kurze Zeit gedankenvoll auf dem Teppich geruht hatte, begann sie mit vieler trockenen Salbung wie folgt. »Ich muss gestehen, ich habe schon längere Zeit Miss Spenlow wegen David Copperfields in Verdacht gehabt. Ich beobachtete Miss Spenlow und David Copperfield, als sie sich zuerst sahen, und der Eindruck, den sie damals auf mich machten, war durchaus nicht günstig. Die Verderbtheit des menschlichen Herzens ist so groß. Sie würden mich verbinden, Madam«, unterbrach sie Mr. Spenlow, »wenn Sie sich auf Tatsachen beschränkten.« Miss Murdstone schlug die Augen nieder, schüttelte den Kopf, als ob sie gegen diese unpassende Unterbrechung protestiere, und fuhr mit grämlicher Würde fort. »Da ich mich auf Tatsachen beschränken soll, will ich sie so ungeschminkt vortragen als möglich. Vielleicht wird man das für annehmbar erachten. Ich habe bereits gesagt, Sir, dass ich schon einige Zeit Miss Spenlow wegen David Copperfields in Verdacht hatte. Ich war öfters bemüht, eine entscheidende Bestätigung meines Verdachtes zu finden, aber ohne Erfolg. Ich habe mich daher enthalten, Miss Spenlows Vater etwas zu sagen.« Sie sah ihn dabei streng an. »Da ich weiß, wie wenig man in solchen Fällen gewöhnlich geneigt ist, eine gewissenhafte Pflichterfüllung anzuerkennen.« Mr. Spenlow war ganz eingeschüchtert von Miss Murdstones Strenge und suchte, sie mit einer kleinen Handbewegung zu besänftigen. »Als ich nach der Hochzeit meines Bruders zurückkehrte nach Norwich«, fuhr Miss Murdstone mit verachtungsvoller Stimme fort, »und als Miss Spenlow ihren Besuch bei ihrer Freundin Miss Mills beendigt hatte, schien mir das Benehmen Miss Spenlows noch mehr Veranlassung zum Verdacht als früher zu geben. Deshalb beobachtete ich Miss Spenlow auf das Schärfste.« Arme, liebe, kleine Dora, so ahnungslos dem Auge dieses Drachen ausgesetzt. »Aber dennoch«, fuhr Miss Murdstone fort, »konnte ich erst gestern Abend Beweise entdecken. Miss Spenlow schien mir zu viele Briefe von ihrer Freundin Miss Mills zu erhalten. Da aber Miss Mills ihre Freundin mit ihres Vaters vollständiger Beistimmung war«, wieder ein scharfer Hieb gegen Mr. Spenlow, »so hatte ich mich nicht weiter hineinzumischen. Wenn ich mir nicht erlauben darf, von der natürlichen Verderbtheit des menschlichen Herzens zu sprechen, so wird, ja, so muss es mir erlaubt sein, mich hier des Wortes schlecht angewendetes Vertrauen zu bedienen.« Mit einer um Verzeihung bittenden Gebärde murmelte Mr. Spenlow seine Beistimmung. »Gestern Abend nach dem Tee«, berichtete Miss Murdstone weiter, »sah ich, wie das Hündchen aufsprang und knurrend im Zimmer herumlief und dabei etwas zerzauste. Ich sagte zu Miss Spenlow, »Dora, was hat der Hund?« »Es ist Papier.« Miss Spenlow fühlte nach ihrer Tasche, schrie auf und lief zu dem Hunde. Ich trat dazwischen und sagte, »Liebe Dora, Sie werden mir erlauben.« »Oh, Jip, elendes Wachtelhündchen, das Unglück war also dein Werk.« Miss Spenlow bemühte sich, sagte Miss Murdstone, mich mit Küssen, Arbeitskästchen und kleinen Schmucksachen zu bestechen. Darüber will ich natürlich nichts weiter sagen. Das Hündchen flüchtete sich unter das Sofa, als ich mich ihm näherte, und ließ sich nur sehr schwer mit dem Schüreisen wieder hervorholen. Selbst als das gelungen war, hatte er immer noch den Brief zwischen den Zähnen, und als ich mit der größten Gefahr gebissen zu werden mich bemühte, ihm denselben zu entreißen, hielt er ihn so fest, dass er sich daran emporheben ließ. Endlich hatte ich ihn. Nachdem ich ihn gelesen, sagte ich: Miss Spenlow, Sie besitzen viele derartige Briefe, und erlangte zuletzt von ihr das Paket, welches sich jetzt in David Copperfields Hand befindet. Hier schloss sie, und indem sie ihren Strickbeutel wieder zuschnappte und dabei auch den Mund zumachte, sah sie aus, als ob sie wohl brechen, aber nie sich biegen könnte. »Sie haben Miss Murdstone gehört«, sagte Mr. Spenlow zu mir gewendet. »Ich erlaube mir, Sie zu fragen, Mr. Copperfield, ob Sie etwas darauf zu erwidern haben.« Das vor meinen Augen schwebende Bild des geliebten Mädchens, wie es die ganze Nacht schluchzte und weinte, wie es ganz allein in seiner Angst und seinem Kummer war, wie es so erbärmlich das hartherzige Weib gebeten, ihm zu verzeihen, wie es ihr Vergebensküsse und Arbeitskästchen und Schmucksachen angeboten, wie es von so großem Schmerz erfüllt war und nur für mich tat, dem bisschen Würde, das ich hatte auftreiben können, nicht wenig Abbruch. Ich glaube, ich zitterte einige Augenblicke lang, obgleich ich mein Möglichstes tat, um es zu verbergen. »Ich habe nichts darauf zu erwidern, Sir«, gab ich zur Antwort, »außer, dass ich allein die Schuld trage. Dora, Miss Spenlow, wenn Sie erlauben«, sagte der Vater majestätisch, »wurde durch meine Überredung bewogen, fuhr ich fort, ohne auf diese kältere Benennung Rücksicht zu nehmen, die Sache verborgen zu halten, und ich beklage es bitter.« »Sie sind sehr zu tadeln, Sir«, sagte Mr. Spenlow, der auf dem Teppich vor dem Herde auf- und abschritt und jedem Worte wegen der Steifheit seiner Halsbinde und seines Rückens mit seinem ganzen Körper anstatt mit seinem Kopfe Nachdruck gab. »Sie haben sich einer verstohlenen und unschicklichen Handlung schuldig gemacht, Mr. Copperfield. Wenn ich einen Gentleman bei mir zu Hause einführe, mag er 19, 29 oder 90 Jahre alt sein, so setze ich in ihn vollkommenes Vertrauen. Wenn er mein Vertrauen täuscht, so macht er sich einer unehrenhaften Handlung schuldig, Mr. Copperfield.« »Ich fühle das, glauben Sie mir«, gab ich zurück, »aber ich habe vorher nie daran gedacht. Aufrichtig und ehrlich kann ich Ihnen sagen, Mr. Spenlow, ich habe nie daran gedacht. Ich liebe Miss Spenlow dermaßen...« »Pah, Unsinn«, sagte Mr. Spenlow und wurde rot. »Ich bitte, mir es nicht ins Angesicht zu sagen, dass Sie meine Tochter lieben, Mr. Copperfield.« »Könnte ich mein Benehmen verteidigen, wenn dies nicht der Fall wäre?« entgegnete ich mit aller Demut. »Können Sie Ihr Benehmen verteidigen, wenn es der Fall ist, Sir?« sagte Mr. Spenlow auf dem Teppich stehen bleibend. »Haben Sie an Ihr Alter und an das Alter meiner Tochter gedacht, Mr. Copperfield? Haben Sie bedacht, was es heißt, das Vertrauen zu untergraben, das zwischen mir und meiner Tochter herrschen sollte? Haben Sie an die Lebensstellung meiner Tochter, an die Pläne, die ich zu Ihrer Förderung im Sinne habe, an meine testamentarischen Verfügungen gedacht? Haben Sie überhaupt etwas gedacht, Mr. Copperfield?« »Ich fürchte sehr wenig«, erwiderte ich so ehrerbietig, als es mir um das Herz war, »aber Sie können mir glauben, ich habe meine eigene Lebensstellung nicht außer Acht gelassen. Als ich darüber Aufklärungen gab, waren wir bereits versprochen.« »Ich muss Sie bitten«, sagte Mr. Spenlow, Punch, wie er mit Energie eine Hand auf die andere schlug, ähnlicher als mir je aufgefallen war, selbst das konnte sich meiner Verzweiflung, meiner Beachtung nicht entziehen, »ich muss Sie bitten, Mr. Copperfield, mir nicht von versprochen sein zu reden.« Die im Übrigen unbewegliche Miss Murdstone ließ hier ein kurzes, verächtliches Lachen vernehmen. »Als ich meine veränderten Umstände Ihnen auseinandersetzte, Sir«, fing ich wieder an und wählte diesmal einen neuen Ausdruck für denjenigen, der ihn so verletzt hatte, »hatte das heimliche Verhältnis, zu dem ich Miss Spenlow unglücklicherweise verleitet habe, bereits begonnen. Seitdem ich in diesen veränderten Umständen bin, habe ich die äußersten Anstrengungen gemacht, um sie zu verbessern. Ich bin überzeugt, ich werde sie mit der Zeit verbessern. Wollen Sie mir Zeit geben, eine Reihe von Jahren, Wir sind noch beide jung, Sir. Sie haben recht, unterbrach mich Mr. Spenlow, viele Male mit dem Kopf nickend und die Stirn runzelnd. Sie sind beide noch sehr jung. Es ist nichts als Unsinn. Vergessen Sie den Unsinn. Nehmen Sie die Briefe mit und werfen Sie sie ins Feuer. Geben Sie mir Miss Penlows Briefe, damit ich sie ins Feuer werfen kann und obgleich in Zukunft unser Verkehr sich natürlich bloß auf das Commons beschränken kann, wollen wir übereinkommen, das Geschehene nicht weiter zu erwähnen. »Mr. Copperfield, Sie sind sonst ein verständiger Jüngling, und das ist im Ganzen das Verständigste, was Sie tun können.« »Nein, ich konnte mich dazu nicht hergeben. Es tat mir sehr leid, aber hier war mehr zu berücksichtigen als der Verstand. Liebe war mehr als alle irdischen Rücksichten, und ich liebte Dora bis zum Anbeten, und Dora liebte mich.« Ich sagte dies nicht gerade mit diesen Worten, ich milderte es so viel, als ich nur konnte, aber ich ließ es durchblicken und blieb fest. »Gut, Mr. Copperfield«, sagte Mr. Spenlow, »dann muss ich sehen, was ich bei meiner Tochter ausrichten kann.« Miss Murdstone gab durch einen ausdrucksvollen Ton, nämlich durch einen langen Atemzug, der halb ein Seufzer und halb ein Klagelaut war, zu verstehen, dass er das hätte zuerst tun sollen. »Ich muss sehen, was ich bei meiner Tochter ausrichte«, sagte Mr. Spenlow durch diese Unterstützung ermutigt. »Sie weigern sich also, diese Briefe anzunehmen, Mr. Copperfield, denn ich hatte sie auf den Tisch gelegt.« »Ja«, ich sagte ihm, »ich hoffe, er werde es nicht übel auslegen, aber ich könnte sie unmöglich von Miss Murdstone annehmen.« »Auch von mir nicht«, sagte Mr. Spenlow. »Nein«, erwiderte ich mit der tiefsten Verehrung, »auch von Ihnen nicht.« »Sehr gut«, sagte Mr. Spenlow. Es trat jetzt eine Pause ein, und ich wusste nicht, ob ich gehen oder bleiben sollte. Endlich ging ich ruhig nach der Tür mit der Absicht zu sagen, dass es ihm vielleicht am liebsten sei, wenn ich mich entfernte. Da sprach er, die Hände in die Rocktaschen gesteckt, mit einer Miene, die ich im Ganzen eine entschieden fromme nennen würde. »Sie wissen wahrscheinlich, Mr. Copperfield, dass ich nicht ganz ohne Vermögen bin und dass meine Tochter meine nächste Erbin ist.« Ich antwortete ihm rasch, dass ich hoffe, der Irrtum, zu dem mich die Heftigkeit meiner Liebe hingerissen, verleite ihn nicht zu dem Glauben, mich für eigennützig zu halten. »Ich spreche nicht davon«, sagte Mr. Spenlow. »Es wäre besser für Sie und für uns alle, wenn Sie eigennützig wären, Mr. Copperfield. Ich meine, wenn Sie verständiger wären und sich weniger von diesem jugendlichen Unsinn leiten ließen.« »Nein, ich frage bloß in ganz anderer Absicht, ob Sie wissen, dass ich meiner Tochter einiges Vermögen zu vermachen habe.« Ich sagte, ich vermute das allerdings. »Und bei den Erfahrungen, die Sie täglich in den Commons von den verschiedenen ganz unverantwortlichen Nachlässigkeiten der Menschen hinsichtlich ihrer testamentarischen Verfügungen gemacht haben, es ist vielleicht einer der Gegenstände, wo sich die menschliche Inkonsequenz am seltsamsten zeigt, können Sie doch kaum glauben, dass ich meine Verfügungen noch nicht getroffen habe.« Ich neigte bejahend das Haupt. »Ich werde natürlich nicht«, sagte Mr. Spenlow mit noch sichtbarerem frommem Gefühle und langsamem Kopfschütteln, wie er sich abwechselnd auf den Zehen und Absätzen wiegte, die auf meine Tochter bezüglichen Anordnungen unter einer solchen Jugendtorheit, wie die gegenwärtige ist, leiden lassen. Es ist nichts als eine Jugendtorheit, reiner Unsinn. In sehr kurzer Zeit wird es weniger Gewicht haben als eine Feder. Aber ich könnte, wenn diese törichte Geschichte nicht ganz aufgegeben würde, mich in einem besorgten Augenblicke verleiten lassen, sie durch gewisse Bestimmungen vor den Folgen einer törichten Heirat zu schützen. Ich hoffe aber von Ihnen, Mr. Copperfield, dass Sie mich nicht zwingen werden, nur eine Viertelstunde lang diese versiegelte Seite in dem Buche des Lebens wieder zu öffnen und nur eine Viertelstunde lang ernste, längst geordnete Angelegenheiten neu zu stören. Er sprach dies mit einer Ruhe, die sich nur mit einem heitern Sommerabend vergleichen lässt, dass ich ganz gerührt war. Er war so ruhig und resigniert, hatte alle seine Angelegenheiten so vollkommen im Zuge und so vollständig geordnet, dass er ganz der Mann war, der bei ihrer Betrachtung Rührung fühlen konnte. Ich glaube wahrhaftig, ich sah Tränen in seinen Augen, so tief fühlte er das. Aber was konnte ich tun? Ich konnte nicht Dora und mein eigenes Herz verleugnen. Als er mir eine Woche Bedenkzeit gab, konnte ich sie nicht ausschlagen, aber ich musste auch fühlen, dass keine Zahl von Wochen einen Eindruck auf eine solche Liebe wie die meinige war machen konnte. Unterdessen gehen Sie mit Miss Trotwood oder mit jemand anderem, der Lebenserfahrung hat, zu Rate, sagte Mr. Spenlow, indem er seine Halsbinde mit beiden Händen zurechtrückte. Ich gebe Ihnen eine Woche Bedenkzeit, Mr. Copperfield. Ich ergab mich darein und verließ mit einem Antlitz, in das ich so viel Ausdruck niedergeschlagener und verzweifelnder Beständigkeit legte, als mir möglich war, das Zimmer. Miss Murdstones dreuende Augenbrauen folgten mir nach der Tür. Ich sage ihre Augenbrauen und nicht ihre Augen, weil sie viel wichtiger in ihrem Gesicht waren, und sie sah genau so aus wie damals früh in unserer Stube in Blunderstone, dass ich hätte glauben können, ich hätte wieder meine Lektion verlernt und die Last auf meiner Seele sei jenes entsetzlich alte ABC-Buch mit runden Holzschnitten, die mir in meiner jugendlichen Fantasie wie Brillengläser vorkamen. Als ich in die Expedition kam und mich in meinem Winkel an mein Pult setzte und an dieses so unerwartete Erdbeben dachte und in meinem bittern Schmerz Jip verfluchte, machte ich mir so quälende Sorgen um Dora, dass es mich heute noch Wunder nimmt, dass ich nicht den Hut genommen und wie ein Wahnsinniger nach Norwood gelaufen bin. Der Gedanke, dass ihr Vater ihr Schrecken einjagen und sie weinen machen könnte und dass ich nicht da war, um sie zu trösten, war mir so peinigend, dass ich mich veranlasst sah, einen verzweifelten Brief an Mr. Spenlow zu schreiben und ihn zu bitten, die Folgen meines schrecklichen Geschicks nicht an seiner Tochter heimzusuchen. Ich bat ihn, ihre weiche Natur zu schonen, eine zarte Blume nicht zu zertreten und sprach zu ihm im Allgemeinen so viel, wie ich mich erinnere, als ob er, anstatt ihr Vater, ein Werwolf oder ein giftiger Drache gewesen wäre. Diesen Brief siegelte ich zu und legte ihn auf sein Pult, ehe er zurückkam. Und als er kam, sah ich durch die halboffene Tür seines Zimmers, wie er ihn nahm und las. Er sagte den ganzen Morgen nichts davon, aber bevor er nachmittags wegging, rief er mich herein und sagte mir, ich brauchte mir keine Sorgen zu machen wegen des Glücks seiner Tochter. Er hätte ihr versichert, dass alles Unsinn sei, und weiter habe er ihr nichts zu sagen. Er glaube, ein nachsichtiger Vater zu sein, und das war er auch, und ich könne mir jede Sorge in dieser Hinsicht ersparen. »Sie könnten mich vielleicht zwingen, Mr. Copperfield, wenn Sie töricht oder hartnäckig sind,« bemerkte er, »meine Tochter noch ein halbes Jahr nach Paris zu schicken, aber ich habe eine bessere Meinung von Ihnen. Ich hoffe, Sie werden in wenigen Tagen mehr Einsicht haben. Was Miss Murdstone betrifft, denn ich hatte sie im Briefe erwähnt, so habe ich alle Achtung vor der Wachsamkeit dieser Dame und bin ihr sehr verbunden. Aber sie hat den strengsten Befehl, von der Sache nicht zu sprechen. Ich wünsche weiter nichts, Mr. Copperfield, als dass sie vergessen werde. Sie haben weiter nichts zu tun, als sie zu vergessen.« In meinem Briefe an Miss Mills führte ich diese Äußerung mit bitterm Gefühle an. »Nichts bliebe mir übrig«, sagte ich mit bitterm Sarkasmus, »als Dora zu vergessen. Das sei alles. Und was sei das?« Ich bat Miss Mills, Sie heute Abend besuchen zu dürfen. Wenn es nicht mit Mr. Mills Beistimmung geschehen könnte, so bat ich um ein heimliches Zusammentreffen in der Küche hinten hinaus, wo die Rolle stand. Ich versicherte ihr, dass mein Verstand auf seinem Throne wanke und dass nur sie, Miss Mills, seinen Sturz verhindern könne. Ich unterzeichnete mich ihr verzweifelter, und ich muss mir gestehen, dass ich den Brief vor seiner Absendung noch einmal durchlas, dass sein Stil etwas an Mr. Micawber erinnerte. Ich schickte ihn aber doch ab. Abends begab ich mich nach der Straße, wo Miss Mills wohnte, und ging dort auf und ab, bis Miss Mills Zofe mich heimlich hereinholte und die Hintertreppe hinauf nach der Küche führte. Ich habe seitdem Grund zu glauben, dass nichts hindernd im Wege stand, wenn ich zur vorderen Tür hereingegangen und in den Salon getreten wäre, außer Miss Mills Liebe zum Romantischen und Geheimnisvollen. In der Küche raste ich, wie es sich für mich schickte. Ich glaube, ich ging hin, um mich wie ein Narr zu benehmen, und es gelang mir vollkommen. Miss Mills hatte ein hastig geschriebenes Billet von Dora erhalten, mit der Anzeige, dass alles entdeckt sei, und der Bitte, »Oh, komm, Julia, komm, komm!« Aber Miss Mills fürchtete, ihre Anwesenheit würde den höheren Mächten nicht angenehm sein, und war deswegen noch nicht gegangen, und wir befanden uns alle in der Wüste von Sahara. Miss Mills besaß einen wunderbaren Redefluss und liebte ihn, sich ergießen zu lassen. Ich konnte nicht umhin zu fühlen, dass sie, obgleich sie ihre Tränen mit den meinigen vermischte, einen großen Genuss an unserem Kummer hatte. Sie hätschelte ihn, möchte ich sagen, und beutete ihn so viel als möglich aus. Ein tiefer Abgrund, sagte sie, sei entstanden zwischen Dora und mir, und nur die Liebe könne ihn mit ihrem Regenbogen überspannen. Die Liebe müsse leiden in dieser prosaischen Welt. Es sei immer so gewesen und es werde immer so sein. Das tue nichts, bemerkte Miss Mills. Von Spinnweben gefesselte Herzen würden zuletzt brechen, und dann sei die Liebe gerecht. Das war ein kläglicher Trost, aber Miss Mills wollte nicht zu trügerischen Hoffnungen aufmuntern. Sie machte mich noch viel unglücklicher, als ich bereits war, und ich fühlte, und ich sagte es ihr mit der größten Dankbarkeit, dass sie eine wahre Freundin sei. Wir beschlossen, dass sie nächsten Morgen ganz früh zu Dora gehen und auf Mittel sinnen sollte, ihr durch Blick oder Wort Nachricht von meiner unveränderten Liebe und meinem Kummer zu geben. Wir schieden, überwältigt von Schmerz, und ich glaube, Miss Mills hatte großen Genuss dabei. Ich vertraute alles meiner Tante, als ich nach Hause kam, und ging trotz allen ihren Trostreden voller Verzweiflung zu Bett. Ich stand voller Verzweiflung auf und ging voller Verzweiflung aus. Es war Sonnabend früh, und ich ging geradewegs nach den Commons. Ich wunderte mich, als ich unsere Expedition von fern erblickte, die Austräger in einer Gruppe zusammenstehen zu sehen, während ein halbes Dutzend Vorübergehende die verschlossenen Fenster anguckten. Ich beschleunigte meine Schritte, ging an ihnen vorbei, wobei mir ihr Aussehen auffiel, und trat hastig in die Expedition. Die Schreiber waren da, aber niemand machte etwas. Der alte Tiffy saß, ich glaube zum ersten Mal in seinem Leben, auf eines andern Stuhl und hatte seinen Hut nicht aufgehängt. »Ein schreckliches Unglück, Mr. Copperfield«, sagte er, als ich eintrat. »Was ist?« rief ich. »Was ist vorgefallen?« »Wissen Sie's nicht?« rief Tiffy und alle übrigen, die jetzt um mich herumtraten. »Nein«, sagte ich und sah einen nach dem anderen an. »Mr. Spenlow«, sagte Tiffy. »Was ist mit ihm?« »Er ist tot.« Ich glaubte, die Expedition schwankte, und nicht ich, als einer der Schreiber mich mit dem Arm auffing. Sie setzten mich auf einen Stuhl, banden mir das Halstuch ab und brachten ein Glas Wasser. Ich weiß nicht, ob damit einige Zeit verging. »Tot?« sagte ich. Er speiste gestern in der Stadt und fuhr allein in seinem Phaeton hinaus, sagte Tiffy, denn er hatte den Kutscher vorausgeschickt, wie er es manchmal zu tun pflegte. Nun, der Wagen kam ohne ihn an. Die Pferde blieben vor der Stalltür stehen. Der Knecht ging mit einer Laterne hinaus. Es war niemand im Wagen. »Waren sie durchgegangen?« »Sie schwitzten nicht«, sagte Tiffy und setzte die Brille auf. »Sie schwitzten nicht mehr, als wenn sie in gewöhnlichem Schritt gefahren wären. Die Zügel waren entzwei, aber sie waren auf den Boden geschleppt worden. Es wurde sogleich alles aufgeweckt und drei von den Leuten gingen auf die Straße hinaus. Sie fanden ihn eine Meile vom Hause.« »Mehr als eine Meile, Mr. Tiffy«, unterbrach ihn ein anderer. »So, ich glaube, Sie haben recht«, sagte Tiffy, »mehr als eine Meile von Hause. Nicht weit von der Kirche. Er lag halb auf dem Fuhrwege, halb auf dem Fußpfade, auf dem Gesicht. Ob er vom Schlage getroffen herausfiel oder ob er ausgestiegen war, weil es ihm übel wurde, oder ob er überhaupt schon tot war, als sie ihn fanden, obgleich er besinnungslos war, scheint niemand zu wissen. Wenn er geatmet hat, so hat er jedenfalls nie wieder gesprochen. Ein Arzt wurde so schnell als möglich herbeigeholt, aber es war ganz umsonst. Ich kann nicht beschreiben, in welchen Gemütszustand mich diese Nachricht versetzte. Die Erschütterung eines so plötzlich eintretenden Ereignisses, das einen Mann betraf, mit dem ich in jeder Beziehung uneins war, die erschreckende Leere in dem Zimmer, wo er sich noch vor so kurzem befunden, wo sein Stuhl und sein Tisch auf ihn zu warten schienen und wo seine Handschrift von gestern wie ein Gespenst war, die Unmöglichkeit, ihn von dem Orte zu trennen und nicht zu fühlen, wenn die Tür aufging, dass er hereintreten könnte, die träge Ruhe, die in der Expedition herrschte, und der unersättliche Genuss, mit dem unsere Leute davon sprachen und andere Leute den ganzen Tag über kamen und gingen und sich vollfüllten mit dem Gegenstande, alles das wird jeder sich erklären können. Aber beschreiben kann ich nicht, wie sich in den tiefsten Tiefen meines Herzens eine stille Eifersucht auf den Tod heimisch machte. Wie es mir vorkam, als ob mich seine Macht aus Doras Gedanken verdrängen könnte. Wie ich mit einem Ärger, für den ich keine Worte habe, auf ihren Schmerz neidisch war. Wie es mich unruhig machte, wenn ich dachte, dass sie vor anderen weinte und von anderen getröstet würde. Wie mich ein selbstsüchtiger Wunsch erfüllte, in dieser unpassendsten aller Zeiten jeden von ihr fernzuhalten, außer mir und ihr alles in allem zu sein. In dieser unangenehmen Stimmung ging ich abends nach Norwood, und da ich von einem der Dienerschaft erfuhr, dass Miss Mills dort war, so veranlasste ich meine Tante, einen Brief an sie zu richten, den ich schrieb. Ich beklagte aufrichtig den unerwarteten Tod Mr. Spenlows und vergoss Tränen dabei. Ich bat sie, Dora zu sagen, wenn Dora in einem Gemütszustande sei, um es anzuhören, dass er mit mir in der größten Güte und Rücksicht gesprochen und bei Erwähnung ihres Namens nur Worte der Liebe und keinen einzigen Vorwurf gebraucht hätte. Ich weiß, ich tat dies aus Eigensucht, damit mein Name vor ihre Augen komme, aber ich bemühte mich, zu glauben, dass ich damit nur seinem Andenken Gerechtigkeit widerfahren lasse. Vielleicht glaubte ich es auch. Meine Tante empfing am nächsten Morgen ein paar Zeilen als Antwort auf den Brief. Sie waren außen an sie adressiert, inwendig an mich gerichtet. Dora war von Schmerz überwältigt, und als ihre Freundin sie gefragt hatte, ob sie mich grüßen solle, hatte sie nur unter vielen Tränen gerufen: »Ach, lieber Papa, ach, armer Papa!« Aber sie hatte nicht gesagt »Nein«. Und das galt mir am meisten. Mr. Jenkins, der seit dem Vorfalle in Norwood gewesen war, kam ein paar Tage später auf die Expedition. Er und Tiffy schlossen sich ein paar Augenblicke lang ein, und dann sah Tiffy zur Tür herein und winkte mir einzutreten. Oh, sagte Mr. Jorkins, Mr. Tiffy und ich, Mr. Copperfield, stehen im Begriff, das Pult, die Schränke und ähnliche Repositorien des Verstorbenen zu untersuchen, um seine Privatpapiere zu versiegeln und das Testament zu suchen. Wir haben nirgends anders eine Spur davon gefunden. Sie sind wohl so gut, uns ein wenig zu helfen? Es hatte mir sehr viel Sorge gemacht, zu erfahren, wie sich Doras Verhältnisse ändern würden, zum Beispiel unter wessen Vormundschaft sie kommen würde und so weiter. Und hier konnte ich etwas erfahren. Wir fingen unser Nachsuchen sogleich an. Mr. Jorkins schloss die Pulte und Kasten auf und wir nahmen alle Papiere heraus. Die Akten legten wir auf die eine Seite, die Privatpapiere, die nicht sehr zahlreich waren, auf die andere. Wir waren sehr ernst, und wenn wir ein Siegel oder einen Schreibgriffel oder einen Ring oder irgendeine andere Kleinigkeit fanden, die besonders an ihn erinnerte, so sprachen wir sehr leise. Wir hatten schon mehrere Pakete zugesiegelt und waren immer noch in Staub und Ruhe beschäftigt, als Mr. Jorkins zu uns mit denselben Worten, welche sein verstorbener Kompagnon auf ihn angewendet hatte, sagte: »Mr. Spenlow war sehr schwer von dem gewohnten Wege abzubringen. Sie wissen, wie er war. Ich bin geneigt zu glauben, er hat kein Testament gemacht.« »Oh nein, ich weiß, dass er eins gemacht hat«, sagte ich. Sie hielten beide inne und sahen mich an. »An dem Tage, wo ich ihn zuletzt sah, sagte er mir, dass er ein Testament gemacht habe und dass seine Angelegenheiten längst geordnet seien.« Mr. Jorkins und der alte Tiffy schüttelten beide zugleich den Kopf. »Das sieht schlimm aus«, sagte Tiffy. »Sehr schlimm«, sagte Mr. Jorkins. »Sie glauben doch nicht etwa«, fing ich an. »Mein guter Mr. Copperfield«, sagte Tiffy, legte die Hand auf meinen Arm und machte beide Augen zu, während er den Kopf schüttelte. »Wenn Sie in den Commons so lange gewesen wären wie ich, so würden Sie wissen, dass es keinen Gegenstand gibt, hinsichtlich dessen die Menschen so inkonsequent und so wenig verlässlich sind.« »Aber mein Gott, ganz dieselbe Bemerkung machte er gegen mich«, gab ich standhaft zur Antwort. »Das möchte ich fast entscheidend nennen«, bemerkte Tiffy. »Meine Meinung ist kein Testament.« Das erschien mir wunderbar, aber es zeigte sich zuletzt, dass kein Testament vorhanden war. Er hatte niemals daran gedacht, eins aufzusetzen, soweit das aus seinen Papieren hervorgehen konnte, und es fand sich keine Notiz, kein Entwurf, kein Wort, das auf ein Testament hindeutete. Was mich nicht weniger in Verwunderung setzte, war, dass seine Angelegenheiten in der größten Unordnung waren. Wie ich hörte, hielt es außerordentlich schwer herauszubekommen, was er schuldete oder was er bezahlt hatte oder wie groß bei seinem Tode sein Vermögen war. Wie es schien, hatte er es selbst seit Jahren nicht gewusst. Allmählich zeigte sich, dass er in seinem Wetteifer, es seinen Kollegen in den Commons gleich zu tun, mehr als das Einkommen seines Amtes, das nicht sehr groß war, verbraucht und sein Privatvermögen, das wohl nie sehr groß gewesen war, sehr stark vermindert hatte. Norwood wurde verkauft, und Tiffy sagte mir, ohne zu wissen, wie sehr mich seine Mitteilung interessierte, dass er nach Bezahlung aller Schulden und nach Abzug der schlechten und zweifelhaften Außenstände nicht 1.000 Pfund für den Rest geben würde. Das erfuhr ich nach Ablauf von ungefähr 6 Wochen. Ich hatte die ganze Zeit über unsäglich gelitten und glaubte wirklich, ich müsste Hand an mich legen, als Miss Mills mir immer noch mitteilte, dass meine arme kleine Dora bei Nennung meines Namens nichts sagte als »Ach, armer Papa, ach, guter Papa«. Ich erfuhr auch, dass sie keine anderen Verwandten hatte als 2 Tanten, unverheiratete Schwestern Mr. Spenlows, die in Putney wohnten und seit vielen Jahren mit ihrem Bruder nur selten verkehrt hatten. Sie hatten sich nicht gezankt, sagte Miss Mills, aber da man sie bei Doras Taufe bloß zum Tee eingeladen hatte, während sie ein Recht auf eine Einladung zum Mittagessen zu haben glaubten, So hatten sie sich schriftlich dahin ausgesprochen, dass es besser für das Wohl aller Beteiligten sei, wenn sie wegblieben. Seitdem waren sie ihre Straße gegangen und ihr Bruder die seine. Diese beiden Damen traten jetzt aus ihrer Zurückgezogenheit hervor und schlugen Dora vor, nach Putney zu ziehen. Dora warf sich in ihre Arme und rief weinend aus: »Oh ja, gute Tanten, bitte, nehmen Sie Julia Mills und mich und Jip nach Putney.« So verließen sie den Norwood kurz nach dem Begräbnis. Wie ich Zeit fand, mich in der Gegend von Putney herumzutreiben, weiß ich wahrhaftig nicht, aber ich wusste es durch ein oder das andere Mittel zu bewerkstelligen, dass ich sehr häufig dort war. Um ihre Freundschaftspflichten besser zu erfüllen, hielt Miss Mills ein Tagebuch und sie suchte mich manchmal auf der Heide auf und las mir vor oder, wenn sie dazu keine Zeit hatte, lieh es mir. Welch kostbaren Wert das Niedergeschriebene, von dem ich eine Probe gebe, für mich hatte. Montag. Meine liebe D. immer noch sehr traurig. Kopfweh. Machte sie aufmerksam, dass J. recht schön glatt sei. D. liebkoste J. Die aufgefrischten Erinnerungen öffneten die Schleusen des Schmerzes, der Strom des Kummers zugelassen. Klammer auf, sind Tränen die Tautropfen des Herzens? J. M. Klammer zu. Dienstag. D. angegriffen und aufgeregt, schön in ihrer Blässe. Bemerken wir dies nicht zuweilen auch am Monde? J. M. D. M. und J. fahren aus. J. sieht zum Fenster hinaus und bellt den Straßenkehrer lebhaft an, weshalb ein Lächeln Doras Züge überzieht. Klammer auf, aus solchen unbedeutenden Gliedern schlingt sich die Kette des Lebens zusammen. J. M. Klammer zu. Mittwoch. D. verhältnismäßig heiter. Sang ihr als passende Melodie die Abendglocken vor. Die Wirkung nicht besänftigend, sondern das Gegenteil. D. unaussprechlich gerührt, ich fand sie später in ihrem Zimmer schluchzend, rezitierte einige Verse über sie selbst und die junge Gazelle. Vergeblich, sprach auch von Geduld auf einem Denkmal. Frage, warum auf einem Denkmal? J. M. Donnerstag, D. offenbar in besserer Stimmung, besser geschlafen, ein leichter Hauch von Rot wieder auf der Wange, beschloss D. C. zu erwähnen, sprach von ihm vorsichtig während des Ausfahrens, D. sogleich von Schmerz überwältigt, »Oh, liebe, liebe Julia, ach, ich bin ein böses und unfolgsames Kind gewesen«, beruhigte und liebkoste sie, entwarf ein ideales Bild von D. C. am Rande des Grabes. D. abermals vom Schmerz überwältigt. »Ach, was soll ich tun, was soll ich tun? Ach, bring mich wohin!« Sehr erschrocken. D. fällt in Ohnmacht und ich hole ein Glas Wasser aus dem Wirtshaus. Klammer auf, poetische Verwandtschaft, buntscheckiges Schild über der Tür, Buntscheckigkeit des menschlichen Lebens. Ach, J. M. Klammer zu. Freitag. Tag großer Ereignisse. Ein Mensch kommt in die Küche mit einem blauen Sack und will Damenstiefeln zum Ausbessern abholen. Die Köchin sagt, es sind keine da. Der Mann will es nicht glauben. Die Köchin geht hinaus, um zu fragen und lässt den Mann mit J. allein. Wie die Köchin zurückkehrt, will es der Mann immer noch nicht glauben, aber geht endlich. J. ist fort. D. außer sich. Nach der Polizei geschickt. Der Mann beschrieben mit einer breiten Nase und Beinen wie Brückenpfeiler. Nachforschungen in allen Richtungen. Kein J. D. weint bitterlich und ist untröstlich. Erwähne abermals der jungen Gazelle. Passend, aber nutzlos. Gegen Abend kommt ein fremder Junge, wird ins Zimmer geführt. Breite Nase aber, keine Brückenpfeiler. Sagt, er will ein Pfund haben und weiß einen Hund. Will sich nicht weiter erklären, obgleich wir sehr in ihn dringen. Dora gibt ihm ein Pfund und der Junge führt die Köchin nach einem kleinen Hause, wo sie J an ein Tischbein gebunden findet. Große Freude Doras, welche um J. herumtanzt, während er sein Abendbrot verzehrt. Ermutigt durch diese glückliche Veränderung erwähne ich D.C. oben. D. fängt wieder an zu weinen und zu seufzen. Ach, ich bitte dich, es ist so schlecht, an jemand anders zu denken als an den armen Papa. Umarmt J. und weint sich in Schlaf. Klammer auf, muss nicht D.C. den gewaltigen Schwingen der Zeit vertrauen? J.M. Klammer zu. Miss Mills und ihr Tagebuch waren zu jener Zeit mein einziger Trost. Sie, welche Dora vor ein paar Augenblicken gesehen zu sehen, den Anfangsbuchstaben von Doras Namen in ihren teilnehmenden Zügen aufzusuchen, sich von ihr immer unglücklicher machen zu lassen, das war mein einziger Trost. Es war mir, als ob ich einen Palast von Karten bewohnt hätte, der eingefallen war und nur Miss Mills und mich unter den Trümmern übrig ließ, als ob ein böser Zauberer einen magischen Kreis um die unschuldige Göttin meines Herzens gezogen, über den ich nur auf den gewaltigen Schwingen, die so viele Leute über so vieles hinwegtragen, gelangen konnte. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 15. Januar 2025.